Der schon seit einiger Zeit zu Recht viel diskutierte Film Nymphomaniac des Regisseurs Lars von Trier kommt nun mit seinem zweiten Teil in die deutschen Kinos. Zu Teil 1 gab es also jene große Diskussion zwischen Vorwürfen an den Regisseur, er würde seinem kreativen Wahn zu viel Freiheit geben, und dem zuweilen überschwänglichen Lob des Feuilletons und der Kritik. So schrieb Ben Heyer in der Neuen Zürcher Zeitung, wer sich in diese triste Seelenschau vorwagt, wird zwar ein krankes Schicksal entdecken, aber durch eine von Genialität, Bildgewalt und Vieldeutigkeit getragene Filmkunst belohnt. Und Thomas Steinfeld schreibt in der Süddeutschen Zeitung, Lars von Trier aber ist ein Regisseur, der den Satz »Ich bin ein böser Mensch« auch selber hätte sagen können, denn er bedient zuerst die sexuelle Schaulust des Publikums, um es dann mit einer schwarzkalten Parabel zu belehren. Nun, dem erhobenen Finger mancher Kreise, der Film hätte etwas Pornografisches an sich, muss ich persönlich zumindest zutiefst widersprechen, denn zuerst einmal mag Sex zwar der Aufhänger sein in diesem Film generell, aber das wirkliche Drama entspinnt sich an den wirklich berührenden Schicksalen der Protagonisten. Darauf kommt es an. Und so ist dieser zweite Teil des Filmes Nymphomaniac ganz sicher nichts für die Familienunterhaltung. Für Erwachsene jedoch ein cineastisches Muss. Eine ganze Nacht lang reden Seligmann, gespielt von Stellan Skarsgård, und Joe, gespielt von Charlotte Ginsburg, miteinander. Joe erzählt dem Junggesellen, der sie mit in seine Wohnung genommen hat, ihre Lebensgeschichte, ihre erotischen Abenteuer und schonungslosen Experimente geraten zunehmend zu einem Zwang. Wäre es dir lieber zu verschieben? Nein, ich möchte fortfahren. Liebe Anwesende, glaub nicht, dass es einfach war. Aber ich weiß jetzt, wir sind nicht und werden auch nie gleich sein. Ich bin nicht wie du, die Vögel, um anerkannt zu werden. Und ich bin nicht wie du. Du willst bloß vollgepumpt werden. Ob nun von einem Mann oder mit tonnenweise ekelhaftem Fraß, spielt keine Rolle. Und ich bin auch gewiss nicht wie du. Die Empathie, die du für dich beanspruchst, ist eine Lüge. Du bist nichts weiter als die Moralpolizei dieser Gesellschaft, deren vorrangigstes Ziel es ist, meine Obszönität von dieser Erde zu entfernen, damit den Spießern nicht schlecht wird. Ich bin nicht wie ihr. Ich bin eine Nymphomanin und ich liebe mich dafür, eine zu sein. Die Schilderung ihrer Suche nach Sex, nach Lust und nach Befriedigung ist für Seligmann faszinierend, aber immer wieder versucht er, Erklärungen zu finden. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Dieses Wort sollten Sie nicht benutzen. Das ist wirklich alles andere als politisch korrekt. Neger. Der tut mir leid, aber in meinen Kreisen war es schon immer Ehrensache, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Jedes Mal, wenn ein Wort verboten wird, bricht man einen Stein aus den Grundmauern der Demokratie. Die Gesellschaft demonstriert ihre Ohnmacht angesichts eines konkreten Problems, indem sie Worte aus der Sprache streicht. Ich denke, die Gesellschaft würde behaupten, dass politische Korrektheit eine sehr präzise Bezeichnung für den demokratischen Schutz von Minderheiten ist. Die Gesellschaft ist doch genauso feige wie die Menschen, die sie bilden, die meiner Meinung nach auch viel zu dämlich sind für die Demokratie. Ich verstehe, was Sie sagen wollen, aber ich bin völlig anderer Meinung. Ich zweifle nicht an den menschlichen Fähigkeiten. Um die menschlichen Fähigkeiten zu bezeichnen, braucht man nur ein Wort: Verlogenheit. Wir erhöhen die, die richtig sagen, aber falsch meinen, und verhöhnen die, die falsch sagen und richtig meinen. Übrigens kann ich Ihnen versichern, dass Frauen, die behaupten, dass Neger sie nicht scharf machen, lügen. Die Kapitel des zweiten Teils sind gefüllt mit Szenen und Assoziationen, mit spielerischen Verbindungen und überraschenden Themen, zum Beispiel mit mehrstimmigen Orgelstücken und drei Männern. mit der Freude und dem Leiden in der orthodoxen und der römischen Kirche, mit realen Körpern und ihren Spiegelungen bis hin zu schmutzigen Geschäften und der sauberen Handhabung einer Pistole. Und mit starken Emotionen, wie Lars von Trier sie perfekt in Szene zu setzen weiß, eine Herausforderung und ein mitnehmendes Kinoerlebnis ab dem 3. April in den deutschen Kinos.